falsch. Wenn du dich umbringen willst, musst du längs schneiden. Das lässt dich nicht nähern. Wenn man sich umbringt, sollte man vorher die Tür schließen. Das ganze Blut hat was, Mann. diesem wunderschönen Gehirnbildung liegt der Schlüssel zum Verständnis der Abgründe der menschlichen Psyche. Thank you.